Jürger Seufer, das Lied von der Erde. Denn nahe, viel näher als ihr es begreift, habe ich die Erde gesehen. Ich sah sie von goldenen Saaten umreift, vom Schatten des Bombenflugzeugs gestreift und erfüllt von Maschinengedröhn. Ich sah sie von Radiosendern bespickt, die warfen Wellen von Lüge und Hass. Ich sah sie verlaust, verarmt und beglückt mit Reichtum ohne Maß. Voll Hunger und voll Brot ist diese Erde. Voll Leben und voll Tod ist diese Erde. In Armut und in Reichtum grenzenlos. Gesegnet und verdammt ist diese Erde. Von Schönheit hell umflammt ist diese Erde. Und ihre Zukunft ist herrlich und groß. Denn nahe, viel näher als ihr es begreift, steht diese Zukunft bevor. Ich sah, wie sie zwischen den Saaten schon reift, die Schatten vom Antlitz der Erde schon streift und greift zu den Sternen empor. Ich weiß, dass von Sender zu Sender bald fliegt die Nachricht vom Tag, da die Erde genas. Dann schwelgt diese Erde, erlöst und beglückt, in Reichtum ohne Maß. Voll Hunger und voll Brot ist diese Erde, voll Leben und voll Tod ist diese Erde, in Armut und in Reichtum grenzenlos. Gesegnet und verdammt ist diese Erde, von Schönheit hell umflammt ist diese Erde, und ihre Zukunft ist herrlich und groß.